1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen bei 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns domian@wdr.de oder faxt uns 0800 220 50 51. Jetzt bin ich gespannt auf euch und eure Themen. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Inge. Und Inge ist 60 Jahre alt. Hallo Inge. Hallo Domian. Hallo Inge. Ich finde es schön, dass du meine Geschichte anhören möchtest. Ja, ich bin ganz gespannt. Aber du weißt noch gar nicht welche, ne? Nein, überhaupt nicht. So sind die Spielregeln hier. Ja. Also, um was geht's? Ja, es geht darum, dass man möglicherweise auf Sex verzichten muss im Leben. Genau, wir hatten ja gestern das Thema Leben ohne Sex. Genau, ja. Da schließe ich wahrscheinlich an. Ja, das betrifft dich also auch. Ja. Warum? Unfreiwillig. Unfreiwillig, ja. Ja, ich muss natürlich ganz ausholen dabei. Ich habe 95 meinen lieben Schatz kennengelernt. Mhm. Eine ganz große Liebe auf beiden Seiten. Mhm. Wir haben uns nur in die Augen geschaut, auch wenn sich das so komisch anhört, aber es gibt es tatsächlich. Es gibt Liebe auf den ersten Blick. Ja, oder so ein bisschen Liebe zumindest. Mhm. Ja. Und das war ganz toll. Und dann war leider 98 eine Krankheit im Spiel. Und es ging um Tuberkulose. Bei ihm? Ja, er war krank. Also man kann sich überall mit Tuberkulose, wie man weiß, anstecken, auch durch Husten oder einfache Dinge, ganz einfach. Also es hat nichts mit Sex zu tun unbedingt. Naja, auf jeden Fall habe ich mich aber möglicherweise durch Sex wohl angesteckt bei ihm. Mhm. Ich hatte 14 Tage gebraucht. Wir waren beide im Truppeninstitut. Ja. Wir waren so unzertrennlich, wir waren sogar in einem Krankenzimmer. Ja. Und ich war in 14 Tagen durch, er hat ein halbes Jahr gebraucht, dann waren wir aber ausgeheilt. Ne? Mhm. Und mit ihm hatte ich den schönsten Sex meines ganzen Lebens. Mhm. Leider ist 2005 dann die nächste Krankheit gekommen, er bekam Krebs. Ja. Also wir hatten Sex jetzt ohne Schutz. Ja. Weil wir ja durchgecheckt waren. Wir waren also dann nicht mehr AIDS infiziert oder irgend so etwas. Ja. Dann hatten wir den Nachweis. Es war also nicht mehr ein Kondom nötig, ne? Und dann wurde er 2005, also sagst du... Es war überhaupt kein Kondom im Spiel sozusagen. Ja, ja. Also 2005 hatte er Krebs bekommen, genau. Und 2007 ist er dann verstorben, leider. Mhm. Und und man sagt ja immer, es wurde von allen Seiten gesagt, das Leben geht weiter und so weiter. Sagen die Leute immer. Mhm. Manchmal meint man, es geht nicht weiter. Ja. Und 2008 habe ich dann den ersten sexuellen Kontakt gehabt mit einem Mann. Mhm. Und dann merkte ich das schon, dass ich von den Zehen aus bis zu den Haarspitzen sozusagen, tat sich da irgendwas, da waren der ganze Körper voller Pusteln. Konnte das noch irgendwie verbergen? Also nach dem Sex? Nach dem Sex, genau. Wie lange nach dem Sex? Sofort danach. Sofort danach? Also, ach. Ja, nach den Spermien sozusagen. Naja, und dann bin ich ins Bad und bin dann ohnmächtig geworden auch, weil der Körper das nicht mehr verkraftet hat. Ja. Bin aber ganz kurz wohl offensichtlich ohnmächtig geworden, bin dann auch wieder reingegangen, habe gesagt, ich möchte mich gerne hinlegen und so weiter. Ja. Hat ihn dann auch gebeten zu gehen, das ist ja für mich auch alles noch recht frisch. Hat er auch verstanden, ist er ja auch gegangen. Das war aber so eine Nachtgeschichte, oder warst du schon... Nee, es war nicht nur eine Nachtgeschichte, ein bisschen verliebt, also ich bin warst nicht der du, Typ dafür, ne? Ja, aber ein bisschen verliebt warst du in diesen Mann schon? Ja, natürlich, also ich könnte das sonst nicht, ja, ne? Was steckte denn jetzt hinter diesem körperumfassenden Ausschlag, was steckte dahinter? Ja, ich bin ja dann auch zum Arzt gegangen. Also erstmal muss ich noch sagen, ich hatte dann noch mal einen zweiten Kontakt mit einem anderen Mann, wo das Gleiche auch passierte. Und das war für mich natürlich also, irgendwo klar, das hat nichts mit dem Mann zu tun, sondern das ist ein anderes Problem. Und was dann ist es für ein Problem? Geht man zum Arzt und sagt, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Dann sagt dieser Arzt, ja, in Hamburg gibt es also... einige Frauen, die das gleiche Problem haben. Mhm. Und das heißt nämlich Spermienallergie. Ach. Ich habe gedacht, ich werde nicht wieder. Ne? Eine Spermienallergie, Sperma, ja, die gibt es tatsächlich. Das heißt, du bist in Kontakt gekommen mit dem Sperma dieser Männer. Und hast sofort körperlich reagiert? Körperlich reagiert. Das also auf dem, was ist, wie kann man sich diesen Ausschlag vorstellen? Ja, das ist von Kopf bis Fuß voller Pusteln. Ja. Man ist wirklich voller Pusteln. Aber so schnell? Weil das so heftig ist, dann macht der Kreislauf das nicht mehr mit. Ne? Mhm. Also ich habe zuerst noch gedacht, wir hätten Mücken, also im Maul, ich wäre von Mücken gestochen worden oder so, sagte noch zu ihm, hast du auch irgendwie Mückenstiche hier bekommen? Das war ja im Sommer, ne? Lass mich mal kurz zwischendurch was fragen. Wenn mir gerade spontan, während du so erzählst, eine Idee kommt, ich frag dich mal, du wirst wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht haben. Das war, ein gutes Jahr, anderthalb Jahre nach dem Tod deines Partners. Ja, richtig. Kann es auch sein, dass es so seelisch, psychisch damit zusammenhing, dass du eigentlich noch nicht bereit warst für Sexualität? Dass der Körper vielleicht auch deshalb so reagiert hat? Ja, aber ich habe das ja dann nochmal wiederholt auch, wo es ein bisschen später auch wieder war mit einem anderen Mann, ne? Aber dem könnte man dann ganz einfach entgegenwirken, indem man ein Kondom nimmt. Ja, und wenn das dann platzt. Naja, so oft kommt das ja auch nicht vor, oder? Anscheinend ja wohl. Nur haben wir 2011. Wie viele sexuelle Kontakte hattest du denn? Ja, danach ja nicht mehr gehabt. Gar nichts mehr dann? Nee, weil also zweimal und das war's dann? Ja, das war natürlich vollkommen die Angst da. Also vielleicht kann ich ja auch mal ganz wegbleiben. Verstehst du? Ja. Fällt um. Und der Arzt hat dir gesagt, dass das bekannt ist, dass es eine Spermaallergie gibt. Ja. Dann hat das natürlich auch mit dem Seelischen in Verbindung gebracht. Mhm. Ne? Und ist ja vielleicht auch gar nicht so falsch. Das war ja auch für dich wahrscheinlich ein extrem einschneidendes Erlebnis, der Tod deines Partners. Ja, das schon. Den du sehr geliebt hast und mit dem du ein tolles Leben hattest. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, weil ich mich mal über Sex ja angesteckt hatte, ne? Mhm. Dass der Körper das als Bedrohung ansieht vielleicht, auf einmal. Ja, vielleicht. Fremde Spermien, die er nicht kennt, hat er dann ganz besonders als Bedrohung angesehen, dachte ich so. Bist du denn vielleicht dann nochmal zu anderen Ärzten gegangen und hast mal ein bisschen geforscht und probiert? Nee, das Ganze ist ja auch irgendwie so peinlich, ne? Aber auf jeden Fall hat dieser Arzt, und das ist schon ein sehr guter, also ich bin ja hier in Hamburg, und das ist wirklich ein sehr guter, der ist auch in der Zeitung gewesen als bester Arzt so ungefähr. Und der hat dann gesagt, okay, es gibt natürlich Tabletten für alles, ne? Mhm. Auch dafür, für Allergien, hat das auch kombiniert, ganz geschickt mit einem Magenmittel noch, also wo die in der Apotheke gesagt haben, Mensch, das ist ja ganz ausgefeilt, was der da macht. Und hab das aber nicht mehr gezielt jetzt eingesetzt. Du kannst es ja gar nicht ausprobieren, weil du noch gar keinen Sex wieder hattest seitdem. Nee, das sind 20 Pillen, ne? 20 mal Sex bedeutet das. Ja, das heißt 20 mal Sex und du musst es also 2 Stunden vorher einnehmen, ne? Ist auch blöd, ne? Wenn man das jetzt alles genauso timen muss. Ja, ich bin ein Mensch, der spontan ist, ne? Ja. Aber im Klartext heißt das, dass du schon Sehnsucht nach Erotik hast? Ja, total. Total. Also ich meine, bei mir ist es immer so gewesen, dass ich den Körperkontakt sehr geliebt habe. Mhm. Also das heißt, die gewissen Streicheleinheiten fehlen mir total. Mhm. Ne? Aus den Streicheleinheiten wächst natürlich dann auch Sex. Natürlich. Was ich gerne habe, natürlich mit dem Menschen, den ich liebe auch. Mehr. Hast du dich denn nochmal in der letzten Zeit ein bisschen verliebt und dich dann aber zurückgehalten aufgrund dieser Angst? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ich würde es nochmal riskieren, Inge. Also ich würde es nochmal riskieren. Weißt du, was der Doktor gesagt hat? Der hat gesagt, es kann sein, dass irgendwo ein Mann ist, auf den ich nicht so reagiere. Da sage ich, das ist ja toll. Wie viele Männer soll ich denn ausprobieren? Nein, ich meine, du hast ja schon mal als Netz und doppelten Boden deine Pillchen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht hat sich das ja auch, Allergien sind ja merkwürdige Dinge. Vielleicht hat sich das ja sogar im Laufe der Jahre jetzt ein bisschen verändert oder aufgelöst. Vielleicht hat der Arzt recht, dass du nicht auf jede Art von Spermien reagierst. Wenn du so eine Sehnsucht nach einer Nähe, einer Beziehung, einer Erotik hast, würde ich mich darauf einlassen, wenn die Chance dazu besteht, dich einem Mann anzunähern. Außerdem platzt nicht jedes Mal das Kondom. Es sei denn, ihr treibt es so wild. Naja, also das kann natürlich auch sein, wie eine Frau geschaffen ist, dass das passiert. Ja, natürlich, ne? Ja, klar. Und daraus denke ich, es gibt... Aber entscheidend ist für mich deine Sehnsucht. Ja, die ist natürlich sehr stark. Und da das jetzt da nicht mehr, das wollte ich nochmal sagen, eben erledigt ist, das Thema jetzt die ganze Zeit, hat der Körper sich wieder andere Wege gesucht, wo er zeigen kann, dass er eben noch nicht fertig ist mit allem, ne? Wie meinst du das? Naja, also ich habe mit Hautausschlag zu kämpfen. Ach so. Mhm. Und sowas alles. Das ist natürlich auch so ein Ding, wo du dann sagst, ach nee, wenn ich dann so nicht so gerade so toll aussehe, dann ist das ja auch nicht so schön, ne? Dann hast du nicht das Gefühl, dass du, bei Frauen ist das sehr wichtig, ne? Wie dein Gesicht rüberkommt. Klar. Und das alles. Und wenn du dann nicht das Zutrauen hast, weil vielleicht. Du sagst, nee, wie kann ich denn appetitlich wirken, wenn ich denn so aussehe? Ach, du wirkst so sympathisch, da ist auch nicht schlimm, wenn du da mal einen Pickel irgendwo hast oder so, finde ich. Also, vielleicht hat ja der eine oder andere Zuschauer und Zuhörer eine Idee, der vielleicht auch mit diesem Problem zu kämpfen hat. Der möge uns bitte mailen und wir würden es dir dann einfach mal weiterreichen. Kann ja nicht schaden, vielleicht kommt ein interessanter Hinweis. Ja, weil vielleicht mein Doktor nämlich auch gesagt hat, der hat gesagt, nehmen Sie mal die Pillen und erzählen Sie mir dann, er auch sagte, also man muss da noch mehr tun auf dem Gebiet, ne? Also ich finde auch, du musst mehr tun und wenn es einen tollen Typ gibt, den du kennenlernst, lass dich auf ihn ein und ich verspreche dir, wenn hier bei uns was Interessantes reinkommt, werden wir dir das weiterreichen. Oh, das ist total lieb. Sehr gerne. Alles Gute, Inge, und schöne Grüße nach Hamburg hoch. Ich danke nochmal ganz lieb, ne? Sehr gerne. Tschüss. Alles klar. Ciao. Ciao, ciao. 0800 220 50 50. Anke ist hier. Anke ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Anke. Hallo Domian. Ja, um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir darum, ich hatte voriges Jahr am 30.11. Meinen Schatz kennengelernt. Und zwar... Dein Schatz? Ja. Ja. Und zwar übers Internet. Ja. Und ja, wir hatten uns dann im Dezember das erste Mal getroffen und haben uns auch verliebt. Mhm. Gleich auf den ersten Blick. Ja, ging auch schnell. Ja, ja, muss ich sagen, ja. Und im Dezember war er dann noch zu mir zu Besuch gewesen und ist am 2.1. wieder nach Hause gefahren. Mhm. Und unterwegs hatte er zwei Schlaganfälle. Wie, während der Fahrt? Während der Fahrt, ja. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Und er war allein im Auto? Er war allein im Auto, du lieber Gott, was ist denn passiert? Und zwar hat er einen Hirntumor. Und was ist denn während dieser Schlagfälle, gab es einen schlimmen Unfall oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Hat er das Auto von alleine zum Stehen bringen können? Ja, erst noch, also ich muss sagen, wir haben eine Fernbeziehung. Ich wohne in Kalbe, er in Bielefeld. Mhm. Und er ist praktisch von Kalbe losgefahren und ist auch noch in Bielefeld dann angekommen. Ach so, das heißt also während der Fahrt auf der Autobahn ist es nicht passiert? Doch, es ist passiert, die zwei Schlaganfälle. Er hat aber noch den Mut gehabt und ist noch bis nach Bielefeld gefahren. Ach, das kann man dann noch, wenn man... Ja, er hat es noch gemacht, ja. Und es waren sogar zwei Schlaganfälle? Ja. Das konnte man hinterher rekonstruieren? Ja. Und die Schlaganfälle kommen daher, weil er einen Gehirntumor hat? Ja, so. Er hat diesen Glioblastom, Grad 4. Das ist ein sehr... Das ist der bösartigste und aggressivste Tumor, den es überhaupt gibt. Wusstest du vorher davon? Nein, ich wusste nichts davon. Du hast es durch die Schlaganfälle dann erst erfahren? Ja, es war so gewesen, er hatte mich dann noch angerufen, weil er bei einer Bekannten hingefahren ist. Und da habe ich zu ihr gesagt, sie möchte sofort einen Notarzt anrufen, dass er ins Krankenhaus kommt. Und das hat sie Gott sei Dank auch gemacht. Mhm. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und da wollte er eigentlich wieder abhauen. Aber die hatten dann Gott sei Dank ruhig gestellt, ja. Weil er im Umzugsstress war auch noch. Er wollte umziehen. Aber er hat sich offensichtlich sehr unwohl gefühlt. Sonst hätte er doch nichts gesagt zu der Bekannten. Naja, weil es ging ja nicht. Der ganze linke Arm hat ja schon nicht... Eben, ja genau. Ja. Also er blieb dann in der Klinik? Er blieb dann in der Klinik und dann wurde das CT gemacht. Und beim CT haben sie halt festgestellt, dass er den Hirntumor hat. Ach so, das wusste man vorher nicht? Nein, das wusste er auch nicht vorher? Das wusste er auch vorher nicht. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich. Und, das ist eine schlimme Diagnose. Ja, und dann war es am 5.1. hat er mich dann angerufen und hat gemeint, dass er eben einen Hirntumor hat und er müsse sich jetzt entscheiden, was er macht. Und er weiß nicht, was er machen soll. Und habe ich zu ihm gesagt, er soll sich operieren lassen. Mhm. Also das war noch zu operieren, das war operabel. Ja, aber der Gehirntumor an sich ist so groß gewesen, dass sie nicht alles entfernen konnten. Machen wir mal eben einen Sprung nach heute. Das heißt, er ist operiert worden. Wie geht's ihm denn heute? Also ich muss sagen, nicht so gut. Nicht so gut. Also, wie viel ist von dem Gehirntumor entfernt worden? Vielleicht ein Viertel. Ach so. Und es ist so, dass die ganze komplette linke Seite ausgefallen ist jetzt. Er kriegt Bestrahlung und Chemo. Mhm. Und wir waren damals bei dem Onkologen gewesen. Und da hatten sie gesagt, dass er noch, wenn die Bestrahlung und die Chemo nicht gemacht werden würde, noch 6 Monate zu leben hätte. Und hat er dann eine, ist das jetzt ausschließlich eine lebensverlängernde Maßnahme, die Bestrahlung und die Chemo? Also ich muss mal jetzt dazu sagen, ich habe im Internet gegoogelt. Mhm. Und habe nachgelesen unter diesem Glioblastom. Und da stand eben drin, dass die Bestrahlung, also trotz Bestrahlung und Chemo, dass genau diese 6 Monate auch sein könnten. Das heißt, es besteht nicht die Hoffnung, dass er geheilt wird? Nee. Das ist ja eine ganz tragische Situation, natürlich für ihn persönlich, aber nur auch für dich. Du hast dich gerade frisch verliebt und hast eine kurze Zeit mit ihm Kontakt und dann so eine schwerwiegende Erkrankung. Wie gehst denn du damit um? Na, ich muss dazu sagen, ich bin selber krank. Was hast du? Ich bin psychisch krank, ich bin manisch-depressiv. Mhm. Und für mich ist das im Moment ja sehr, sehr schwierig. Sag mir doch mal, wie viele Kilometer das sind? Das sind 279 Kilometer. Was ja auch dann eine Schwierigkeit darstellt. Du kannst ja dann nicht ständig da sein, oder? Nein. Wie oft besuchst du ihn jetzt? Also ich fahre morgen wieder runter zu ihm. So, am Wochenende? Ja. Er lebt alleine? Ja, er lebt jetzt in einer Kurzzeitpflege, weil er in seine Wohnung nicht wieder zurück kann, weil da Treppen sind. Er ist jetzt auf dem Rollstuhl angewiesen. Mhm. Kurzzeitpflege heißt in einem Heim, in einem Pflegeheim? Ja, das ist, Kurzzeitpflege ist so gedacht, dass Leute 28 Tage im Jahr dort mal untergebracht werden können, außerhalb des Heimes und außerhalb des Krankenhauses. Ach so, ja. Ja. Das heißt, du besuchst jetzt immer einen schwerst kranken Mann. Ja. Ist er wesensverändert durch die Operation? Manchmal schon, ja. Wie ist das für dich, wenn du dann da sitzt und ich sitze nicht da. Bitte? Ich sitze nicht da. Ich muss dazu sagen, wenn ich denn bei ihm bin, weil ich eigentlich möchte ich die Zeit für ihn so schön wie möglich machen. Ich sage immer, komm, wir fahren raus und setze ihn in den Rollstuhl rein. Achso, ihr unternehmt dann immer was? Oh, ja, wir gehen in die Stadt, wir haben Schuhe gekauft. Ich versuche auch sehr viel mit ihm zu lachen. Das heißt aber, du bist ja aufgrund, wie du es gerade schon sagtest, aufgrund deiner eigenen Erkrankung sehr belastet. Und jetzt musst du da ja die Starke und Fröhliche sein in der Konstellation. Ja. Schaffst du das denn? In dem Moment schon, wenn ich denn da bin. Aber wenn du dann nach Hause fährst und alleine bist, dann bricht alles ein. Ja. Das glaube ich. Hast du denn in deinem Umfeld jemanden, mit dem du dich mal ein bisschen aussprechen kannst? Naja, ich habe eine gute Freundin, mit der ich immer telefoniere. Und dann, ich meine, hier zu Hause habe ich ja. Aber wenn ich in Bielefeld bin, dann habe ich niemanden. Wie alt ist dein Freund eigentlich? 57. 57. Hat er Kinder? Ja, 3. Und kümmern die sich auch um ihn? Ich muss dazu sagen, er ist viermal geschieden. Und hat 3 Kinder von verschiedenen Frauen. Und die Sarah, die jüngste von den Kindern, die kümmert sich um ihn. Das heißt, dann ist er, während du dann nicht da bist, ist er nicht ganz alleine? Nicht, na, er hat auch noch Freunde, die ab und an mal zu ihm kommen. Ich muss allerdings dazu sagen, wenn man so erkrankt ist wie er, ist es so, dass einige Leute damit nicht umgehen können. Das glaube ich. Und dadurch auch immer mehr sich zurückziehen. Mhm. Redet ihr beiden denn darüber, dass er wahrscheinlich bald sterben muss? Ja. Das so, da redet ihr offen drüber? Ja. Wie ist seine Einstellung dazu? Er ist, wenn ich das sagen darf, ja, der ist neuer Apostolus. Mhm. Und ja, er sieht das ein bisschen anders. Also ich, für mich ist das so, als ob er geht ja dann. Er denkt allerdings, dass seine Seele weiterlebt. Ja, das ist doch für ihn ein Trost. Das ist ein Trost, aber... Und ja. Dann solltest du, auch wenn du das nicht so glaubst, würde ich dem nicht widersprechen, wenn er das so für sich sieht. Das mache ich auch nicht, um Gottes Willen, weil ich möchte einfach nur, dass er jetzt diese kurze Zeit, die er ja noch hat, sag ich mal, so schön wie möglich eigentlich erlebt. Ne? Ich glaube, dass du das sehr, sehr richtig machst und deine Einstellung finde ich sehr gut. Wenn das ist, ich meine, das ist nicht einfach und das ist sehr, sehr, sehr, sehr schwer. Also das kann ich mir vorstellen, dass das sehr viel Kraft bedeutet, eben auch in Anbetracht deiner eigenen Situation. Ja, weil, wie gesagt, ich musste jetzt, 14 Tage war ich jetzt mal bei mir zu Hause, weil ich brauchte jetzt unbedingt erstmal den Abstand, um so eine neue Kraft zu tanken. Aber weißt du, ich will dir mal sagen, ich finde deine Einstellung wirklich ganz toll. Ich habe hier schon so oft von Leuten gehört, die dann, also so schwer Kranke, dass die verlassen wurden aufgrund der Erkrankung, selbst von langjährigen Partnern, auch dann natürlich erst recht von Leuten, die noch gar nicht so lange zusammen waren. Mhm. Und dass du jetzt so zu ihm stehst, das finde ich schon eine tolle Leistung und einen ganz tollen Liebesbeweis. Und ich glaube, dass du ihm da ein ganz großes Geschenk noch machst, was ein großes Glück für ihn jetzt in seiner Endphase des Lebens bedeutet. Das hat er auch gesagt, ihr habt schon. Ja, du bist alt manchmal. Ist es für dich natürlich, verstehe ich, das ist natürlich ganz, ganz schwer. Ja. Liebe Anke, ich sag's dir nochmal so, dass ich es ganz toll finde und ich möchte dir Mut machen und dir Mut zusprechen, auch dass du die Kraft kriegst, das durchzuhalten. Weil du einen ganz tollen Dienst leistest und eine ganz, ganz tolle Sache da machst für diesen schwerkranken Mann. Ich möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, damit du auch noch ein bisschen, vielleicht, dass wir eine Idee haben, wie du dir auch noch etwas Hilfe holen könntest und Stabilität. Ja, weil ich gehe ja, also er geht ja jetzt am 24.3. geht er zur Reha und ich gehe am 26.4. zur Reha. Ach so. Ja, das ist... Neues Problem. Wie weit seid ihr dann auseinander? Ich bin dann in Bad Wildungen und er ist dann wieder wahrscheinlich in Bielefeld oder er ist in Bad Triburg noch. Ja, naja, kann man auch schaffen, ne, von der Entfernung dann mit den Besuchen. Ja, bloß ich bin da in der Psychosomatik und das heißt, ich darf dort nicht weg. Ach, ich verstehe. Oh, da wird es aber ganz kompliziert. Ja, und das ist schon für 6 Wochen und das wird natürlich noch mal eine harte Zeit werden, weil wir dann nur telefonieren können. Also, ich schlage mal vor, dass du das jetzt im Einzelnen noch mit meinem Psychologen, mit dem Peter, besprichst. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für das, was du da tust. Dankeschön. Und wünsche deinem Freund, dass er kein großes Leiden haben wird. Das wünsche ich ihm von Herzen. Dankeschön. So, liebe Anke, dann legst du bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Jo, danke. Alles Gute. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer live, kostenfrei für euch, wenn ihr uns hier live erreichen wollt, im Radio bei 1 Live oder im WDR Fernsehen. Und es geht weiter mit Michael und Michael ist 22. Hallo Michael. Hallo Domian. Michael, über was reden wir beide? Wir reden darüber, dass ich glaube, dass ich spielsüchtig bin. Dass du was? Spielsüchtig, also so Spielhallen und so. Das hat angefangen vor etwa 1,5 Jahren. Da war ich so ab und an auch mal mit Freunden da gewesen und es war dann mehr so Spaß. Dann hat sich vor etwa einem Jahr mein Freund von mir getrennt. Ja, dann bin ich da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Hatte dann da auch etwa... Was Liebeskummer hast du dich ja, da... Ja, ich glaube, ich habe mich da so geflüchtet. Man hat da dann ja alles irgendwie so vergessen und... ja, wir reden von so normalen Spielhallen, ne? Von genau, so, also die gibt es ja in jeder Stadt mehrfach. Ja, klar. Und hatte damals so etwa 1.000 Euro dann verloren innerhalb von 2 Tagen. Oh. Und das haben dann auch Freunde von mir mitbekommen. Das war letztes Jahr an Rosenmontag, da war ich auch da. Mhm. Und war mit einer Freundin verabredet und war da so tief drin, dass ich die Verabredung vergessen habe. Mhm. Und Freunde mich dann quasi da rausgeholt haben. Seitdem ging es eigentlich. Mhm. Und ja, seit einer Woche etwa gehe ich wieder hin. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Ich weiß keinen Grund. Mir geht's eigentlich gut. Das heißt, seit vorigem Jahr Rosenmontag... Genau, bis jetzt vor einer Woche warst du gar nicht. War ich nicht mehr da. Und ja, war heute war ich auch da etwa 8 Stunden. Mhm. Wie viel hast du verloren? 1.000 Euro. Schon wieder 1.000 Euro? Ja, also es ist dann so, man gewinnt und dann verliert man das dann wieder. Und je mehr man dann verliert, ist dann so ein Teufelskreis. Man will das dann natürlich wieder raushaben, was man eingeschmissen hat. Mhm. Und desto tiefer reitet man sich da rein. Hast du denn so viel Geld? Ja, schon. Mit dem Dispo, ja. Ach so, ja, mit dem Dispo, ja. Was machst du denn vom Beruf? Ich arbeite bei einem großen Kommunikationsunternehmen, habe da auch ein Festgehalt. Ah ja, okay. Mhm. Und habe jetzt noch die Woche Urlaub und ansonsten habe ich eigentlich auch gar keine Zeit, das zu machen. Ist denn jetzt gerade irgendwas Schlimmes wieder passiert in deinem Leben? Nee, eigentlich gar nicht. Also beruflich ist es jetzt nicht so der Hit. Also ich würde mich gern verändern. Mhm. Bin ich jetzt auch dran, aber ansonsten... Kein Drama? Gar nicht. Also, gibt es eine neue Liebe? Nein, auch nicht. Große Einsamkeit? Nee, ich gehe eigentlich, wenn ich es schaffe, jetzt unter der Woche, wenn ich arbeiten gehe, da ich auch im Schichtdienst arbeite, kann ich da gar nicht so viel machen. Hm. Aber jetzt, wenn ich freie Zeit habe, normalerweise schon viel mit Freunden unterwegs. Oder dass man da auch... Ich will dir das Positive daran sagen, was du mir erzählst. Das Positive ist daran, wenn es eine Spielsucht sein sollte, ist die so in den Anfängen, dass man die wahrscheinlich mit ein paar sehr geschickten psychischen Handgriffen in den Griff kriegen kann. Wenn wir beide jetzt darüber uns unterhalten würden, dass du seit 3 Jahren dahin gehst jeden Tag und Zehntausende von Euro Schulden hättest, dann ist es schwieriger. Also der Knackpunkt war bei mir gewesen, dass es vor einem Jahr auch so war. Es ist halt so, ich gehe da mit relativ wenig Geld hin, weil diese Dinger sind ja top ausgestattet mit so einem Kartengerät, dass man halt auch Geld abheben kann. Ja, ja, sehr geschickt. Ja, ja, und das mache ich dann da halt immer. Also ich nehme dann 10 Euro, was weiß ich, oder so habe ich dann in der Geldbörse. Und kann dann da halt immer wieder Geld abgeben. Das ist ja perfide. Das heißt, die lotsen den Leuten das Geld sogar über die Karte dann aus der richtig, Tasche. Richtig. Und da war es dann so gewesen, dass letztes Jahr der Punkt war, dass ich kein Geld mehr bekommen habe. Das heißt, ich hatte eine Woche Leerlauf. Da war auch der Dispo dann komplett ausgereift gewesen. Also, es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dir ist es so klar, du redest da ja auch sehr, sehr abgeklärt drüber, dass du es schaffst, dich selbst in den Griff zu bekommen. Die zweite Möglichkeit ist, was sicher durchaus okay wäre und zu empfehlen, dass du mal 1, 2, 3 Mal dich beraten lässt in einer Suchtberatungsstelle. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall machen, wenn du merkst, du kriegst das nicht in den Griff, geh sofort dahin. Je früher du dir Hilfe holst, desto schneller hast du diese Plage vom Hals. Was mich halt gewundert hatte, ich war etwa 1,5 Jahre auch in psychologischer Behandlung, weil ich mal kurz vor einem Burnout stand. Mhm. Und auch wie, mit 22 schon? Ja. Oh. Und auch wegen dem Liebeskummer, man hat halt über alles da gesprochen. Ja. Und da habe ich dann auch das Thema mit dieser Spielhalle mal so angeschnitten und da wurde halt gar nichts dazu gesagt. Also es hat mich dann auch so ein bisschen gewundert. Ich finde, dass du das sehr wohl, sehr intensiv wahrnehmen und ernst nehmen solltest. Und während den Anfängen. Mhm. Wie gesagt, wenn man eine Sucht recht früh bekämpft, hat man sehr gute Chancen, da relativ schnell rauszukommen. Also ich habe halt den Eindruck, dass ich eh so ein Mensch bin, der irgendwie nicht mehr so auf der mittleren Spur fahren kann. Also ich war früher zum Beispiel mal relativ dick. Ich war 1,77 groß und hatte dann, 95 Kilo gehabt. Mhm. Bin dann in eine Magersucht und Bulimie reingeschlittert und so. Also ich habe halt irgendwie so den Eindruck, dass ich im Allgemeinen irgendwie ein Mensch bin, der immer mit so Süchten und sowas zu kämpfen hat. Verstehe. Also, es war auch schon so, dass ich früher bei Neun Live und sowas angerufen habe und da auch viel Geld verloren hatte. Also, wir werden dir jetzt die nächste Beratungsstelle in deiner Umgebung sagen. Ja. Geh mal hin. Ich würde schon sagen, geh mal hin. Das kann überhaupt nicht schaden. Da bist du mit Fachleuten zugange und die werden dir schon in die richtige Richtung weisen, bin ich sicher. Mhm. Ja? Okay. Michael, dann legst du auf. Wir rufen dich gleich zurück. Und alles klar. Alles Gute wünsche ich. Danke dir auch. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Eberhard. Eberhard ist 68. Guten Morgen, Eberhard. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich hatte vor ein Dreivierteljahr eine Lungenembolie. Mhm. Und war schon tot. Ja. Und man hat mich zweimal reanimiert. Hatte mich dann 8 Tage ins künstliche Koma gelegt. Kam diese Lungenembolie aus heiterem Himmel? Ja. Also hast keine Vorerkrankung gehabt? Lungenkrankung normal, Einbrüche. Ja, aber keine Lungenerkrankung. Nein, mit Lunge gar nicht gewesen. Mit dem Unterschied aber, ich habe täglich 5 Schachteln Zigaretten geraucht. Wie viel? 5 Schachteln. 5 Schachteln Zigaretten geraucht? Jawohl. Dein ganzes Leben lang? Ganzes Leben lang. Ich bin zur See gefahren, da waren die Zigaretten sehr billig. Ja. Und dann hier bin ich auch wieder an Land und habe hier diese Zigarette losgeraucht. Auch zwischen 4 und 5 Schachteln. Also die volle Dröhnung. Jawohl. So, dann kam es vor einem Dreivierteljahr zu dieser schweren Lungenembolie und du warst fast tot. Also ich war tot. Du warst tot. Man hatte mich zweimal reanimiert. Wenn meine Frau nicht daneben gesessen hätte, dann wäre ich schon gar nicht mehr am Leben. Hast du eine Erinnerung an diese Zeit des Todseins? Nein. Gar nichts. Man hatte mich schon gefragt, einige Bekannten, die sich jetzt mittlerweile alle abgewandt haben. Ich habe niemanden mehr, also nur noch meine Frau und meine Schwiegermutter. Also es gab keine sogenannte Nahtoderfahrung? Nein. Nein. Wie geht es dir denn heute? Nur ist ein Dreivierteljahr rum. Mir geht es ja schlecht. Ich höre es am Sprechen. Ja, ich sitze jetzt mittlerweile im Rollstuhl. Ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden, bin sogar auch vom Krankenhaus nach Hause gefahren mit meinem eigenen Auto. Oh, also da ging es dir recht gut. Ja, da ging es mir sehr gut sogar. Und warum ist es jetzt wieder so verschlechtert? Weil durch die Ärzte. Was haben die denn gemacht? Ich habe den ersten Arzt, ich muss dazu sagen, wir sind umgezogen. Und da habe ich einen Arzt, den hatte ich 20 Jahre. Und der hat mich immer sehr gut behandelt, der ist nach Hause gekommen. Also es war ein sehr gutes Verhältnis. Also ein Hausarzt? Ein Hausarzt. Ja. Und der hat zu mir gesagt, weil wir jetzt so weit auseinander wohnen, ich müsste mir hier einen Hausarzt suchen. Aber einen Hausarzt, der auch Hausbesuche macht. Und jetzt habe ich einen gefunden, der macht zwar Hausbesuche, aber der kommt höchstens einmal im Monat oder anderthalb Monate mal. Und der müsste eigentlich öfter zu dir kommen? Ja. Hat der auch was falsch gemacht? Der kann nichts falsch gemacht haben. Weil ich die gleichen Tabletten einnehme, die ich im Krankenhaus eingenommen habe und die ich von dem Herrn... Aber du sagtest gerade, dass die Ärzte schuld sind, dass es dir schlechter geht. Warum? Nee, die ist schlechter, weil ich bin der Meinung, bei mir wird keine Lunge abgehört. Ich gehe zum Beispiel jetzt, wenn wir aufhören mit dem Gespräch, vielleicht eine Stunde schlafen, weil ich Angst habe, dass ich morgen früh nicht mehr wach werde. Ja, dann werde ich wieder wach. Dann bleibe ich den ganzen Tag wach, bis mittags schlafe ich wieder eine Stunde. Und dann, meine Frau, die schläft nachts kaum nur noch, weil sie dann nach rechts guckt, ob ich noch atme. Verstehe. Ja, und das... Aber das ist ja schon auffällig, dass als du aus dem Krankenhaus rauskamst und die schwere Zeit hinter dir hattest, ging es dir relativ gut. Und der Zustand hat sich jetzt verschlechtert. Ja. Warum suchst du keinen anderen Arzt oder gehst nochmal in die Klinik und lässt dich untersuchen? Ja, einen anderen Arzt gibt es ja. Erstmal muss ich jemanden haben, der mich... Ich kann dann zwar mit dem Taxi hinfahren. Ja, aber dann heißt es dann wieder... Ja, du musst wieder zu dem Arzt gehen, wo du schon gewesen bist. Der muss eine Einweisung schreiben. Genau, aber wenn du sagst, dass es dir so schlecht geht, ist es doch... Nehmen die hier bei uns keine Rücksicht. Bitte? Dann nehmen die hier bei uns keine Rücksicht. Na, also du bist so ein kranker Mann, das höre ich ja jetzt schon in deiner Stimme, dass man dich in eine Klinik aufnehmen müsste, um mal nochmal alles durchzuchecken, ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja, das sagt ihr das so. Aber hier ist das keine Selbstverständlichkeit. Wohnst du auf dem Land da? Nein, ich wohne in einer sehr bekannten Stadt. In einer großen Stadt? Ja. Ja. Moment, ich muss mal gerade hoch, ich kann mich bewegen. Ja. So, jetzt sitze ich. Ja. Aber ich wohne in einer sehr bekannten Stadt. So. In einer sehr bekannten Autostadt. Ja, also da gibt es genügend Ärzte und da gibt es auch eine gute Klinik. Da gibt es mehr Ärzte wie Einkaufsläden. So, dann verstehe ich nicht, dass man da nicht irgendwas machen kann. Ja, ich habe meinen Apotheker, den ich jetzt habe, wo ich meine ganzen als Arzneien hole, den habe ich schon gefragt. Ja. Und da hat mir ein Arzt so gesagt, und den hat zu mir gesagt, die nächsten 5 Wochen vorher hat er für mich keinen Termin. Hm. Da, wo du behandelt worden bist in dem Krankenhaus. Ja. Bist du gut behandelt worden? Nein. Ach so, auch nicht so gut. Nein. Hm. Bei uns ist hier folgendermaßen, wir haben hier 4 Krankenhäuser und ziemlich sehr große Krankenhäuser. Hm. Und das ist eine Gesellschaft. Hm. Also da hat einer was zu sagen. So. Hm. Und also trotzdem kann ich es nicht nachvollziehen, muss ich ja sagen, dass ein Arzt in einem so akuten Zustand, den du offensichtlich hast, dass du nicht einen Termin sofort kriegst. Kann man nicht ein bisschen rumtelefonieren zu noch einem anderen? Folgendermaßen, bei mir kommt morgen, ich muss noch was nachgreifen, bei mir kommt morgen die Sozialarbeiterin her. Ja. Und die macht mit mir ein Testament. Ja. Ein Testament übers Beerdigen. Mhm. Könnte die Sozialarbeiterin dir nicht vielleicht ein bisschen zur Seite... An die will ich mich wenden. Genau, denn in deinem Zustand ist, das verstehe ich schon gut, dass du dich nicht ans Telefon setzen kannst und mal so richtig rumtelefonierst, aber die Frau müsste, das ist deren Job, die müsste dir eigentlich helfen dabei, dass du so dringend und so schnell wie möglich in ein Krankenhaus wiederkommst. Ja, das würde ich auch wohl machen. Als die dich aus dem Krankenhaus entlassen haben, haben die gesagt, naja, sie können eigentlich so ganz gut weiterleben? Oder was haben die so für eine Prognose gesagt? Ja, eine Diagnose, also Prognose haben sie mich erst gefragt, wie das ist mit dem Zuhause, ob ich zu Hause Pflege habe. Mhm. Da habe ich gesagt, selbstverständlich, ich habe meine Frau, die pflegt mich. Mhm. Dann ich habe noch Zucker. Mhm. Und das funktioniert alles gut. Die gibt mir die Spritzen. Mhm. Und da haben wir gar keine Probleme. Mhm. Wir sind ja mittlerweile 36 Jahre verheiratet. Ja. Ich hoffe, dass du nicht mehr rauchst. Nein. Seitdem. Ich habe schon die deutschen Sachen gehört. Nein, ja, ist nur richtig. Der Doktor hat zu mir gesagt, der Chefarzt, wie ich von der Intensivstation auf die normale Station gekommen bin, hat er mich dann mal so in die Seite gezogen und gesagt, Herr Schuster, Sie sind ein starker Raucher, hat mir Ihre Frau erzählt, Beste wäre, wenn sie sofort aufhören würden zu rauchen. Mhm. Das ist immer, wir Ärzte können immer gut reden, aber für sie wäre das wichtig. Ja. Wenn sie jetzt weiter rauchen, dann gebe ich ihnen höchstens noch 14 Tage und dann war es das. Und das war für dich dann der Warnschuss? Das war der richtige Schuss. Ja. Ich habe immer gemeint, es geht nicht. Mhm. Es geht. Es geht dann auch so? Es geht. Meine Frau hat auch sofort mit aufgehört. Von heute auf morgen, obwohl ihr euer Leben lang so viel geraucht habt? Ja. Mhm. Von heute auf morgen direkt aufgehört. Mhm. Und das Gute ist, ich trinke seit 25 Jahren kein Alkohol. Mhm. Man sagt immer, bei der Seefahrt wird automatisch Alkohol getrunken. Geht man eigentlich von aus, ja, genau. Nein, jeder Arzt geht davon aus, jeder. Du sagst, dass du das Testament mit der Sozialarbeiterin machen möchtest. Was? Ja, das ist das Beerdigungstestament. Ja. Wie man beerdigt werden will. Ja. Braucht man da eine Sozialarbeiterin für? Könnte denn? Ja, bei wem soll ich sonst machen? Das könntest du mit deiner Frau doch regeln. Nee, geht nicht. Warum nicht? Das muss die Sozialarbeiterin machen oder der Fahrer. Der Fahrer war bei mir hier zu Hause die Woche. Ach so. Ah ja. Gut, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das da so genau macht. Nee, die kommen wieder da. Und dann musste das verbrennen. Mhm. Oder normale Beerdigung oder dieses Friedwald. Genau, also anonym. Oder anonym, noch anders anonym. Und wie möchtest du es für dich entscheiden? Ich fürs Verbrennen. Für Verbrennen. Mhm. Wir sind zwar aus der Kirche ausgetreten, meine Frau nicht. Ja. Aber bei uns war es halt so, früher Konfirmation haben wir gemacht. Mhm. Wir sind konfirmiert, wir haben unseren Konfirmandenunterricht. Mhm. Und danach haben wir dann aus der Kirche austreten müssen, von zu Hause aus. Ja. Austreten müssen von zu Hause aus? Ja, ja. Die Eltern haben euch gezwungen dazu? Ja. Warum das? Mein Vater hat nichts für übrig gehabt für die Kirche. Und du hast das auch hinterher, dann bist du nicht wieder zurückgegangen? Oder? Nein. Nein. Mhm. Naja, das war dann alles, wie soll ich sagen, mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Verstehe. Mhm. Und jetzt, wo man zu Hause ist und man schon konfrontiert worden ist, dann kommen die Gedanken wieder. Mhm. Und man sitzt hier nachts, ich sitze hier nachts an meinem Laptop oder guck Fernsehen. Und dann gehen einem so blöde Gedanken durch den Kopf. Natürlich, verständlicherweise, wenn man so angeschlagen ist. Und Eberhard, ich habe das Gefühl, dass das anstrengend ist für dich, dieses Gespräch. Ja. Rede morgen intensiv mit der Sozialarbeiterin, dass die sich darum kümmert, dass du in dein Krankenhaus kommst, um nochmal richtig durchgecheckt zu werden. Ja, ja. Das finde ich ganz wichtig. Mach es bitte. Ja, selbstverständlich. Dann, aber andererseits muss ich dazu sagen, ich habe Angst vor Krankenhaus. Ja, verstehe ich, aber ich glaube, du musst jetzt da durch. Nicht jetzt wegen dieser Krankheit. Ich habe in Zeilen, also früher war es Zeilen in Colombo im Krankenhaus gewesen, wo ich zur See gefahren bin. Ja. Und da sind mir die Ratten, die wir... Gut, wir sind jetzt in Deutschland und das gibt es ja Gott sei Dank nicht. Ja, ist richtig, aber ich habe, wenn ich einen weißen Kittel sehe, fange ich an zu schwitzen. Ja. Ja, es geht vielen von uns so. So, lieber Eberhard, jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass es dir wieder besser geht demnächst. Ja. Und dass die Sozialarbeiterin dir morgen helfen kann. Und wünsche dir alles Gute und schönen Gruß an deine Frau. Ja, mach ich. Dankeschön. Gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Am besten Dank auch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.42 Uhr. Und ich begrüße Markus. Und Markus ist 35. Hallo, Markus. Hallo, Markus. Hallo. Ja. Hörst du mich? Hallo. Ich habe mit dir schon vor knapp 2 Jahren schon mal gesprochen. Vor 2 Jahren? Vor knapp 2 Jahren. Ja, und was ging's denn da? Wegen meinem Gewicht, da die Positas. Ich hatte über 240 Kilo. 240 Kilo? Ja, da ging es um die Befürwortung eines Schlauchmagens in der Krankenkasse. Ja, also vage erinnere ich mich, weil die 240 habe ich natürlich, das war eine beeindruckende Zahl. Ein Mann, der 240 Kilo wiegt, bei einer Größe von? 1,80 Meter. Und es ging damals darum, ob du einen Magenband, ne, bekommst. Ja, Schlauchmagen. Das ist 80% vom Magen entfernt. Ach so, genau, sowas ist das, genau. Genau, und ich habe jetzt vor circa 4 Monaten die Befürwortung bekommen von der Krankenkasse. Oh, aber nach so langer Zeit? Ja. Vor 4 Monaten die Befürwortung bekommen. Das heißt, wann kann die Operation vorgenommen werden? Ich bin jetzt im Krankenhaus derzeit. Ach so, du bist im Krankenhaus? Ich liege im Krankenhaus in Frankfurt-Sachsenhausen. Und hat man es schon gemacht oder steht es noch an? Sie haben es abgelehnt. Sie haben gesagt, es ist noch zu gefährlich, weil ich noch zu viel wiege. Wie viel wiegst du denn noch? Ich wiege noch 240 Kilo. Ich habe mein Gewicht erhalten können. Immer noch. Und das kann man nicht. Man kann das nicht operieren, wenn ein Mensch so schwer ist. Nein, also sie trauen sich nicht. Und das Risiko ist so groß. Aber das wussten die vorher doch auch. Wozu musst du denn ins Krankenhaus? Ja, jetzt habe ich einen Magenballon bekommen. Ach so, die haben schon was gemacht. Die haben was gemacht, ja. Die haben zu mir ich bin ins Krankenhaus gekommen, habe gedacht, ich bekomme jetzt einen Schlauchmagen. Mhm. Und dann haben sie bei der Krankenkasse angefragt, ob sie erst den Ballon machen können, weil es Risiko zu groß wäre. Ah, also Magenballon heißt im Klartext, erklär's mal so für Laien. Also Magenballon heißt, das ist wie bei einer Magenspiegelung. Hm? Also ich wurde wie bei der Magenspiegelung hingelegt, habe eine Narkosemittel bekommen für eine halbe Stunde. Hm? Und in der Zeit wurde mir ein Ballon durch die Speiseröhre eingeführt in den Magen. Und der Ballon ist drin? Der ist drin mit knapp 0,8, also und der knapp 1 Liter Flüssigkeit. Ah ja, und das heißt, der soll so ein Sättigungsgefühl und bewirken, genau. Und dass der Magen einfach voll ist. Genau. Und das spürt man jetzt. Du bekommst Mittel gegen die Abwehr, weil der Körper möchte ihn loswerden. Ja, klar. Ich habe Krämpfe. Wie lange hast du das Ding jetzt schon drin? Seit gestern. Seit gestern. Mhm. Seit gestern. Und ich habe da 3 Tage nichts gegessen. Hast nur, ich darf bloß Tee trinken, in Stückweise. Hast du Hunger? Nein. Nein. Guck mal, kein Hunger. Das ist schon mal eine tolle Sache. Ja. Wie lange muss das Magenband drin bleiben? Der Ballon drin bleiben? Der Ballon, ja, 6 Monate. Das heißt, du wirst bald dann entlassen aus dem Krankenhaus? Ich kann am Samstag schon nach Hause gehen. Und musst dann damit leben? Wie viel Kilo musst du runterkriegen, damit die dann diese Hauptoperation machen können? Also die haben gesagt, sie wären zufrieden, wenn ich 200 Kilo hätte. Also 40 Kilo noch. Und es ist schaffbar, das packt man, weil ich kann ja nichts Großartiges essen. Die ersten 6 Wochen ist wie so bloß, Joghurt und ich habe auch nicht mal Kohlensäure zu mir nehmen. Das geht nicht. Das geht nicht, ja. Ich darf fürs Tee, Pfefferminztee und stilles Wasser. Muss in der Tat ein komisches Gefühl sein, wenn man so einen mit Wasser gefüllten Ballon im Bauch hat. Im Magen hat. Also, Ich merke eigentlich gar nichts. Also nur die Krämpfe manchmal. Gar nicht. Also dass man da so einen Fremdkörper merkt, gar nichts. Aber da sieht man wieder, wie lange sich das jetzt alles hingezogen hat, dass du erst jetzt da in die Maschine der Kliniken und der Behandlung kommst. Ich hatte halt Glück, dass ich einen neuen Sachbearbeiter bekommen habe. Das war mein Fall. Ah, ja. Der hat sich mit der Materie mal zusammengefasst. Ich habe erst nach der 3. Ablehnung. Das ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass die Krankenkassen die Leute so quälen und so zappeln lassen. Wo jeder Laie, wenn man deine Geschichte gehört oder wenn man dich besucht, sofort weiß, ja, da muss was gemacht werden. Und es ist ja gut, wenn du von dir aus persönlich auch sagst, ich will, dass etwas geschieht. Ja. Also du bist deiner Funde so lästig und es ist hier, du wärst so froh, wenn alles runterkommt. Ja, also ich gebe keinem anderen die Schuld jetzt, dass ich sage, ich bin jetzt während der dran schuld, dass ich so fett bin. Aber selber schuld. Ja, natürlich. Aber nur Hilfe, ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Alleine, Leute, packe ich nicht. Verstehe. Da habe ich halt 3 Jahre mitgekriegt. Warst du mal in jüngeren Jahren ein schlanker Mann? Ja. Also bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich 80 Kilo, 75 Kilo gehabt und habe Leistungssport betrieben. Ah. Ich habe Fußball gespielt, also fast wie heutzutage Regionalliga. Und dadurch ist eigentlich mein Herz und alles noch da, sagt auch immer, gestärkt. Wie erklärst du dir das denn, dass du dann so peu à peu so extrem zugelegt hast? Seelisch. Ich habe viele Schicksalsschläge mitmachen müssen. Was waren das für Schicksalsschläge? Also, das Schicksalsschlag war, ich habe eine Frau kennengelernt, habe mit ihr ein Kind, also wir haben ein Kind zusammen gehabt. Was habt ihr? Ein Team? Ein Kind. Ein Kind zusammen gehabt. Mein Sohn. Und nach einem Jahr ist es in die Brüche gegangen. Und ich habe meinen Sohn seit 9 Jahren dann nicht mehr gesehen. Ah ja. Mein Sohn ist einfach verschwunden. Ich habe Kontakt versucht zu dem Kind zu bekommen. Hat sie immer abgelehnt. Und dann hat sie noch neue Kinder bekommen von ihrem neuen Partner. Ja. Da habe ich erstmal Abstand genommen. Ja. Aber irgendwann mal jetzt will ich Kontakt mit meinem Sohn. Ja. Und mein Sohn weiß jetzt vor einem halben Jahr, ist auch passiert, dass er weiß, dass es mich gibt. Das ist ja auch schon mal schön. Ja, und circa schätze mal in einem Monat findet ein Treffen statt. Was gab es noch für Schicksalsschläge? Meine Oma ist verstorben. Ich habe meine Oma gepflegt. Ja. 6 Jahre lang, die hat Demenz gehabt. Das war ohne Anlaufpartner für mich immer. Du hast sie 6 Jahre gepflegt? 6 Jahre lang gepflegt. Ja. Ganz alleine? Ja. Das ist ja auch... Entschuldigung. Psychisch, ja. Also seelisch geht es an die Grenzen. Das war schlimm. Das glaube ich. Und da war dann so die... Ja, die Frustration, Essen und die Ablenkung, sich mit Essen abzulenken im Prinzip. Ja, nachts, ich bin Nachtesser gewesen. Also viele Leute, die mich dann tagsüber gesehen haben, haben gedacht, oh, da isst ja kaum was, da isst ja normal, da isst ja auch diese Portion wie ich. Ja, also auch nur nachts ging der Kühlschrank dann auf, der Fernseher an und sich dann hingelegt und dann hineingestopft. Alles mögliche. Alles mögliche, Fressanfälle. Zu McDonald's gegangen, mit 10 Hamburger gekauft und die reingeschoben. Und das in der Nacht? Das in der Nacht, ja. In der Nacht 10 Hamburger reinschieben. Was noch? Süßes auch? Ja, viel Cola und so und alles. Aber jetzt habe ich habe regelrechtes Ekel von dem Sachen jetzt schon bekommen. Ja, sehr gut. Das ist ja alles sehr, sehr richtig und sehr gut. Also ich freue mich, dass du dich nochmal gemeldet hast, Markus. Das ist ja, wenn ich würde allen Leuten Mut zu sprechen, die dieselbe Probleme hatten wie ich. Mhm. Lass das locker. Geht sogar ans Fernsehen. Ich war bei der Akte, habe ich mich da informiert. Mhm. Und nicht locker lassen. Das ist euer Leben und die Krankheit. Genau. Ist euer Leben, eure Gesundheit, eure Zukunft. Ja. Ja. So. Und Freunde braucht man auch im Hintergrund, muss ich auch sagen. Also hätte ich viele, mein beste Freund nicht, dann hätte ich vielleicht gar nicht geschafft. Dann bin ich zu jedem Ding begleitet. Super, sehr toll. Mut gemacht, weil sonst wäre ich. So, jetzt sage ich toi, toi, toi, dass der Ballon die 40 Kilo runterzieht. Und, ja, dass es dann, und dass es dann zu einer erfolgreichen Operation kommt und dass wir uns irgendwann nochmal sprechen, dann sagst du, hier ist der Markus, ich wiege jetzt wieder 80 Kilo. Oder so, in der Richtung. Das 80 Kilo glaube ich nicht, aber 100 Kilo wäre schon. 100 Kilo, genau, das wäre schon eine Bombensache. Ja, lieber Markus, dann wünsche ich alles Gute und vor allen Dingen gutes Gelingen. Gut, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Hans ist hier. Hans ist 60. Guten Morgen, Hans. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Hans? Also, bei mir geht es einfach, was heißt einfach? Ist gar nicht so einfach. Um eine Fernbeziehung zwischen Jung und Alt. Also, ich bin schon etwas älter und meine jüngere Liebe ist 23. Oh, das war ein krasser Unterschied. Das könnte ja die Enkelin sein. Ja, von Enkelin möchte ich nicht sprechen, nein. Aber er ist männlich. Ach, er ist männlich, ach so. Also, ja. Könnte ja der Enkel sein. Ja, also ein wir Mann. Führen eine schwule Beziehung und zwar... Fernbeziehung, sagst du. Ja, es ist so, dass sich das vor 4 Wochen angekündigt hat. Ach so, so frisch ist das noch. Ja, ja, es ist ganz frisch. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Also, wir haben uns über diese blauen Seiten kennengelernt... Diese berühmten, und ich habe ihn einfach mal mit so einem Smiley angeklippt. Was sind die berühmten blauen Seiten? Es gibt da so Gay Royale oder... Also so Gay Rooms, Gay, also schwule genau. Interneträume, genau, wo man genau. sich dann kennenlernt, ja. Genau, und ich habe ihn einfach mal mit so einem Smiley angeklickt, obwohl er kein Foto drin hatte. Mhm. Sein Alter hatte drin gehabt, wo er lebt, und seinen Text, was er... sucht und was er möchte. Was sucht? Und das hat mich total angesprochen. Was sucht er denn? Also, er sucht eine monogame Freundschaft mit einem älteren Mann. Und sowas suche ich auch schon seit Jahren. Das ist in der schwulen Szene unheimlich schlecht zu bekommen. Nur wenn er schreibt, als 23-Jähriger, ich suche eine schwule Beziehung zum älteren Mann, dann könnte der ältere Mann vielleicht auch 40 sein. Ja, nee, das ist ihm zu jung. Das ist ihm zu jung. So, jetzt will ich aber ganz ehrlich sagen, ich bin 60 und ich habe eigentlich 50 reingesetzt. Ja, du hast geschummelt. Ich habe geschummelt, klar. Ja. Und und auf jeden Fall hat er durch mein Smiley hat er einfach eine Antwort zurückgeschickt mit ein paar Fotos, also mit sehr seriösen Fotos, also keine Nacktfotos oder sonst was, sondern so wie er aussieht. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Ja. Und dann haben wir 2, 3 Sätze zurückgeschrieben und er sagte, ach, das ist mir zu stupide, komm, wir telefonieren. Und dann haben wir telefoniert zusammen und dann haben wir sofort irgendwo einen Einklang gefunden. Nur hast du ja gesagt, du bist 50, warst du ihm da nicht auch immer noch zu jung? Ich komme jetzt drauf. Entschuldigung. Ich komme jetzt drauf. Und dann irgendwo habe ich gemerkt, nachdem wir eine halbe Stunde zusammen gesprochen haben, das ist für ihn irgendwo auch eine ernste Sache. Und da habe ich gesagt, so, ich bin keine 50, ich bin 60. Und da sagte er, genau das suche ich. 60, das ist mir lieber als 50. Meine ganzen Freunde haben immer gesagt, warum suchst du dir immer so alte Männer? Ja. Such dir doch mal jemand mit 40 oder 50. Und da sagte er einfach, da kann ich nichts mit anfangen. Was zieht ihr denn an alten oder viel älteren Männern an? Also ihn zieht einfach nur, so ein bisschen, dass man auch muskulös ist und behaart ist und das zieht ihn einfach an. Achso, muskulös soll man dann als 60-Jähriger schon sein? Ja. Bist du auch? Ja, das bin ich auch. Bist du auch? Ich bin eigentlich gut durchtrainiert und... Habt ihr euch denn jetzt schon mal getroffen? Jetzt kommt das. Wir haben telefoniert Und 4 Tage später, an dem Wochenende, ist er direkt zu mir gekommen. Mhm. Also er ist angereist mit dem Zug. Und wie viele Kilometer wohnt er auseinander? Sind rund 260 Kilometer. Ja, ja. Und angereist, und das hat mich schon mal imponiert und hat gesagt, Mensch, da muss ja was dran sein. Und dann haben wir, ich lebe ja allein in meinem Haus, und dann haben wir ein wunderschönes Wochenende verbracht. Und dann haben wir uns mit Schmerz und Demut getrennt. Ich muss natürlich sagen, dass wir vereinbart haben, wenn wir uns auf dem Bahnsteig sehen, ich habe ihn abgeholt, ich sag, und ich gefalle dir nicht. Ich sag, kannst du dich sofort umdrehen, in den nächsten Zug setzen und wieder zurückfahren. Und das wäre okay gewesen. Und das wäre für mich okay gewesen und für ihn auch. Aber er blieb. Aber er blieb sofort, und er sagte, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, es ist noch besser, als ich mir eigentlich das gedacht habe. So, und dann haben wir ein wunderschönes Wochenende bei mir verbracht. Wir haben viel unternommen und habt ihr ja auch schon gleich Sex gehabt an dem Wochenende? Ja, also den heißesten überhaupt, den wir hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal mit jemandem so einen Sex gehabt habe. Sag mal, Frage. Ja, bitte. Nicht böse meinen. Nee. Ich meine es nicht böse. Kommt man sich nicht ein bisschen irgendwie komisch vor, wenn man als 60-Jähriger, wo man nicht mehr so knackig ist überall, mit einem so jungen Mann zusammen ist? Nee. Schämt man sich da vor seinen Körper nicht? Gar nicht. Weil ich wusste, er steht da drauf. Er möchte das. Er kann ja, stimmt, da hast du recht. Wenn er das explizit so gesagt hat, dann mag er Falten und so. Ja. Muss man so sagen. Ich habe keine Falten. Nein, entschuldige. Nein. Sorry. Nein, du bist durchtrainiert. Das ist ja manchmal so. Ja. Aber es ist wirklich so. Also ich bin eigentlich gut durchtrainiert und ich will da gar nicht drüber reden. Es ist einfach so. So, jetzt bist du verknallt. Ja. Aber wir haben uns so richtig ineinander verknallt und da haben wir gesagt, wann sehen wir uns wieder? Dann sagte er mir, ja, so finanziell, er ist beruflich auch tätig und können wir das so machen, alle 14 Tage. Domian, diese 14 Tage, die sind geschlichen, die sind nicht vergangen. Der Freitag, dann als er zu mir kommen sollte, am Morgen schon, sagte er, Mensch, die Zeit vergeht nicht, wann kommt der Zug und wir haben uns getroffen. Und ja, das war natürlich das zweite Wochenende nach 3 Wochen war emotional so gut. Jetzt rufst du mich ja an, warum? Jetzt rufe ich dich an, warum? Und zwar deswegen, weil wir genau an diesem Karnevalswochenende uns auch wieder gesehen haben. Also eine Woche nach dem zweiten Treffen. Und gab es ein Problem? Er war dann 4 Tage hier und ist dann nach Hause gereist. Und heute, ich muss sagen, wir haben jeden Tag telefoniert, stundenlang. Ist egal, wenn er von der Arbeit kam, hat er mich angerufen. Ich will nicht hetzen, die Zeit ist gleich rum. Sag mal, was jetzt Sache ist. Also Sache ist, dass er mich heute Abend angerufen hat und sagt, er liebt mich über alles, aber er weiß nicht, wie es weitergehen soll in dieser Fernbeziehung. Mhm. Und da war ich natürlich ein bisschen geknickt und habe gesagt, wir kennen uns jetzt erst 4 Wochen. Allerdings. Wir müssen jetzt einfach irgendwann mal zu Potte kommen. Ich sage, ich bin auch bereit. So fern ist die Beziehung ja nur auch nicht. Das sind ja 260 Kilometer. Nicht so viel. Ich sage, ich kann auch mal dahin kommen und so weiter. Aber er sagte, ich möchte lieber abends nach Hause kommen und möchte dich in den Arm nehmen und sagen, da bin ich. Und was heißt das jetzt im Klartext? Ja. Weißt du auch nicht? Bitte? Ich sag, was heißt das jetzt im Klartext? Will er zu dir ziehen oder will er Schluss machen? Heißt das, soll ich mich weiter quälen und diese Fernbeziehung aufrechterhalten? Oder soll ich sagen, morgen Schluss ausfeiern, das hat keinen Sinn? Na, für dich ist es doch nicht so eine große Qual, oder? Überhaupt nicht, aber wenn es morgen heißt, ich will, es soll nicht mehr und ich will. Also ich würde an deiner Stelle, ich finde es völlig absurd, nach ein paar Wochen, nach so wenigen Wochen schon zu sagen, ich ertrage diese Fernbeziehung nicht. Ich finde, ich meine, du bist ein erfahrener Mann, da müsste mal ein halbes Jahr ins Haus gehen, ins Land gehen. Und dann kann man sagen, nach einem halben Jahr, also irgendwie, wir müssen eine Lösung finden. Aber jetzt würde ich jetzt nicht in Panik irgendetwas entscheiden. Lass das doch mal so laufen und wirke darauf ihn auch ein, dass es erstmal so weiterläuft. Das ist doch Wahnsinn, da sich jetzt unter Zugzwang zu stellen. Denke ich auch. Finde ich auch. Hans, die Sendung ist rum. Aber mehr kann ich einfach gar nicht sagen. Aber interessant und wünsche euch alles Glück der Welt. Und dass es funktioniert. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht, Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen mit einer wieder freien Themennacht morgen. Bis dahin. Tschüss.